Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mach mal die Musik an. Seht, ich experimentierte mit heiligem Saft. Hörte, das gibt Kraft, dass man alles rafft. Fraß meine Portion und ich merkte schon, ich war kein Mensch, sondern ein Elektron. Zufällige Fluktuation, Gedankenlegion, ein Bewusstseinsstrom mit 42 Ohm. Was früher ich gekannt, wurde seltsam verzerrt. Ich begriff, dieses Land war unerhört gestört. Mein Kopf war ein Brandherd, auf dem brodelte ein Topf aus Gedanken, welche sich auf einem hohen Niveau befanden. Und ich merkte, wie sie mich langsam überrannten. Ich fühlte mich zudem bedroht von Tischkanten. Und so beschloss ich in Panik, etwas zu tun. Ich war mir sicher, ich dürfte nicht ruhen. Denn ich dachte, dass wenn ich dächte, dass das nichts rächte. Und ich wusste, dass ich das früher oder spät noch rächte. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Und immer wieder ertappte ich mich, wie ich innerlich an dem Gedanken wachte. Ich dächte nur an mich. Und sicherlich war das auch richtig, nur nicht so, wie ich mir das ausmalte. Oh, jetzt bezahl dich fürchterlich. Und als ich dachte, dass ich dachte, dachte ich, dass ich dachte, dass ich an Denken dachte. Hä? Sagte. Ich dachte, dass ich beim Denken an das Denken etwas machte. Und so verschachtelte ich mich und lachte. Die Sache war verrückt und ergab trotzdem Sinn. In jeder Schachtel ist natürlich noch so eine drin. Und wenn du diese aufmachst, siehst du dann, dass man in dieser wieder eine Schachtel finden kann. Und jede Schachtel, jeder Karton, jede Box, jede Kiste, die du danach findest, stand schon immer auf deiner Wunschliste. Denn das Auspacken dieser Dinge ist allein das Erlebnis. Alles gleich und anders, so lautet das Ergebnis. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Meine Zimmer waren gefüllt mit prächtigen Schätzen. Angesichts der Herrlichkeit musste ich mich erstmal setzen. Wer hätte das gedacht? Seht hier auf meine Wände. Bei der Struktur meiner Tapete klatsche ich freudig in die Hände. Und in der Küche fand ich ein Sonnenblumenkernbrot. Kein Kern mit gleicher Farbe, ich fand blau, grün und rot. Und jeder schmeckte anders, das konnte ich schon sehen. Allein durch den Geschmack konnte ich alles verstehen. Und später hörte ich Musik, die klang wie's Himmelreich. Ein Gebilde aus Logik und kein Ton klang gleich. Oh, diese Geistesnahrung war wie die Offenbarung. Ja, dieser Tag war eine unglaubliche Erfahrung. Ich rat euch, gebt euch den heiligen Saft. Ich sag euch, das gibt Kraft, weil man alles rafft. Presst eure Portion und ihr merkt schon, wer keine Angst vom Denken hat, gewinnt ein Telefon. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging.